zu wehren. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Dreh dich um und blicke zurück, bevor die Zeit vergeht. Stolz geboren, auf die Leiter tragen, ist das der Grund für deinen Niedergang. Hast du sie vergessen, die schönen Tage? Stehst du mit dem Rücken an der Wand? Wir sind nicht Ziele und die Zeit sind werden härter. Siehst du der Wahrheit nicht ins Gesicht? In meinen Schwimmen zu träumen, seh ich das Ende. Ich glaube nicht daran, dass alles zerbricht. Viel zu schöne Stunden haben wir gemeinsam verlebt. Finde den Pfad nach Hause, bevor der Wind sich dreht. Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Finde die Spur, denn du hast Wolke. Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Und dessen machst du eins von deiner Ideale. Schlag zurück! Schlag zurück! Schön die Zeit mit uns einfach war. Alles endet einmal, meistens ohne Hoffnung.